Ihr Lieben, das ist die erste Sendung nach der Ära Kohl. Das ist auch wunderbar. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Show heute Nacht. Ihr könnt hier anrufen und mich unterhalten, euch mit mir unterhalten über jedes Thema, das euch interessiert. Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Am Start heute Nacht Olli, 16 Jahre alt. Olli? Ja, hallo. Hallo Olli. Ja, hallo. Also dich kann ich gar nicht fragen, was du gestern gewählt hast. Du darfst ja noch. Ja, eben. Über was unterhalten wir uns? Ja, und zwar habe ich einen Freund, der sitzt hier neben mir. Ja. Der heißt Sascha, der ist 17. Ja. Und wir sind sehr gute Freunde. Ja. Und wir können eigentlich so über alles reden und so. Und in letzter Zeit sind wir sehr oft miteinander weg und so. Mhm. Und er schläft auch sehr... Bitte? Hm? Er schläft auch sehr oft bei mir. Ja. Und in letzter Zeit sind wir uns einfach näher gekommen als nur beste Freunde. Was heißt das? Ja, wir haben uns gegenseitig einfach gestreichelt. Mhm. Wir sind uns eigentlich homosexuell sehr nahe gekommen. Mhm. Und ja, wir haben beide selber Freundinnen. Mhm. Und wir empfinden selber noch was für die, aber ja, eben nicht mehr so viel wie am Anfang. Mhm. Wir haben Angst, dass unsere Eltern das erfahren. Mhm. Und unsere Freunde, weil mhm. wir denken, sie würden das nicht akzeptieren. Ja. Und ja, das ist es. Mhm. Also ihr habt noch nicht richtig miteinander geschlafen, aber schon engen sexuellen Kontakt gehabt. Ja. Mhm. Mhm. Einige Male schon. Ja, seit 2 Monaten läuft das jetzt. Mhm. Seit 3 Jahren sind wir jetzt gut befreundet, sehr mhm. gut befreundet. Von wem ging das aus? Ja, eigentlich von uns beiden. Von euch beiden, ihr seid euch da einig. Wir haben ja damit auch darüber schon geredet und so. Und hast du den Sascha sehr lieb? Ja, eigentlich schon. Ja. Bisher habt ihr es aber so gemacht, dass ihr nach außen das alles verheimlicht habt. Ja. Ihr seid nach außen in die guten Kumpels. Ja. Die, ja. Ja, was heißt das außen nach außen verheimlicht? Das weiß nur eine sehr gute Freundin von mir. Eine Freundin, ja. Diana. Ja. Und du hast gesagt, du hast auch eine feste Freundin, eine Beziehung mhm. und Sascha auch. Ja. Mhm. Wie würdest du denn dein Gefühl, du hast gerade gesagt, es wird ein bisschen weniger zu der Freundin, aber liebst du deine Freundin denn auch oder auch noch? Ja, was heißt lieben? Ja, nicht mehr so wie am Anfang eben. Mhm. Am Anfang war das eigentlich sehr gut und sehr schön. Ich bin jetzt mit meiner Freundin seit 5 Monaten zusammen mhm. und eben seit 2 Monaten hat das so nach und nach nachgelassen. So. Mhm. Also ist das ja auch noch eine jüngere Bekanntschaft als mit Sascha, ne? Ja. Sascha ist ja schon etwas viel älteres. Wenn du mit deiner Freundin schläfst, mhm. jetzt ganz ehrlich, denkst du da auch an Sascha? Ja, manchmal. Mhm. Und freust du dich dann, wenn du ihn wieder siehst und ihr zusammen ja. seid? Ja, ich freue mich sehr, wenn ich ihn wieder sehe. Mhm. Olli, wir reden gleich nochmal weiter. Gib mir doch mal den Sascha. Ich möchte gerne mal seine Seite auch hören. Ja, klar. Mhm. Sascha. Er will nicht. Er will nicht. Ist auch egal, er hört auf jeden Fall mit, ne? Mhm. Dann frage ich dich jetzt, ihr habt ja miteinander geredet, würdest du denn sagen, dass der Sascha eigentlich auch Liebe für dich empfindet? Ja, glaub schon. Mhm. Auf jeden Fall. Und ist es bei ihm ähnlich, dass er auch mehr so auf Abstand geht zu seiner Freundin ja. seit einiger Zeit? Mhm. Mhm. Wenn ihr jetzt in eine Zauberwelt so euch schnippen könntet, abgesehen von allen Bekannten und Freunden und Eltern und Moral und so, so im tiefsten Grunde deines Herzens, wärst du gerne mit ihm richtig zusammen ein Paar? Ja. Hm. Er auch? Ja. Haben wir ja drüber geredet. Mhm. Haben uns schon unsere Gedanken gemacht, so. Olli, das ist doch wunderschön. Dann werdet doch ein Paar. Ja, nur das Problem ist unsere Eltern. Mhm. Nee, also erstmal ist das Problem, erstmal finde ich, ist das große Problem, das sind eure Freundinnen. Weil ihr geht ja nun auch unfair mit den Mädels um. Mhm. Ne? Ihr geht ja fremd. Ob das Frau Mann ist oder Mann, ist ja egal. Mhm. Dann wäre vielleicht der erste konsequente Schritt, erstmal sich von den Mädels zu trennen. Ja, hatten wir jetzt auch vor. Ja. Und dann könnt ihr euch ja für euch auch noch ein bisschen Zeit lassen. Ihr müsst das ja nicht gleich an die große Glocke hängen und rausposaunen. Ja. Und wenn ihr euch dann eure Sache wirklich sicher seid, dann würde ich an eurer Stelle schon den ersten Schritt so ein bisschen wagen, gerade bei den Eltern das mal zu erzählen. Mhm. Aber lasst euch da ruhig ein bisschen Zeit. Du bist ja erst 16 Jahre alt, das muss ja nicht alles heute die Polter gehen. Das ist das Problem. Sascha ist 17, ja. Ist das ein Problem? Warum? Ja, ich weiß nicht. Ist noch ein bisschen jung, ne? Ich weiß nicht, finden wir. Für eine schwule Beziehung? Ja. Ne, finde ich nicht. Ne? Ne. Wenn du eine heterosexuelle Beziehung mit 16 haben kannst, warum keine schwule? Ja, auch wieder wahr. Ne? Also ich würde wirklich so vorgehen, wenn ihr das so empfindet, dass ihr euch von den Mädels trennt, dann auf euch konzentriert und das mal so weiterentwickeln lasst, wie das mit euch so vorangeht. Und dann vielleicht, ich weiß keine Zeit, aber vielleicht in einem halben Jahr oder so, dass er darüber nachdenkt, das noch mehr nach außen halt auch zu leben und zu kehren. Mhm. Aber freut euch doch, dass ihr euch habt. Ja, freut mich auch. Das ist eine tolle Sache. Ich hoffe, dass es dem Sascha auch gut geht. Ja, geht ihm. Mhm. Und ich wünsche euch beiden viel Glück. Jo, vielen Dank. Für eure Liebe. Danke. Und haltet zueinander. Jo. Tschüss zusammen. Jo, ciao. Tschüss. Jetzt ist Christian dran und Christian ist 27 Jahre alt. Ja, grüß dich, Jürgen. Christian, guten Morgen. Ja, mein Thema ist von wegen, und zwar hattest du letztens, ich hatte Todesangst. Ja, hatte ich. Und also das Thema Todesangst. Ja, ganz genau. Ich hatte am 17. Dezember 95 einen schweren Unfall gehabt. Und zwar ist mir ein Motorrad explodiert. Explodiert? Ja. Wie das? Ich hatte ein bisschen rumgeschraubt an dem Teil. War schon dunkel gewesen, furchtbar kalt und alles. Ja, und Vergaser war zu, Vergaser rausgeholt, Vergaser eingebaut, Spritball ausgelaufen. Und hab da gar nicht richtig mitgekriegt. Hab da zwar wohl gerochen und so. Und dann, wie ich die Maschine wieder gestartet habe, hat das einen großen Knall gegeben. Und hab dann da wie eine brennende Fackel gestanden. Also du warst selbst am Brennen? Ja. Weil die Kleidung brannte? Ja. Ja, und dann? Ja, und dann habe ich es dann wohl noch geschafft. Ich hatte so einen Blaumann an, mit Reißverschluss und so. Hab dann den Blaumann, also so, darüber noch so eine dicke Jacke angehabt, hab ihn noch rausgekriegt und hab dann den Blaumann rausgezogen, soweit wie es ging, bis über die Weichteile bin ich noch gekommen. Und da waren die Hände aber so verbrannt, dann ging nichts mehr. Und dann habe ich dann ungefähr 10 Minuten bei uns im Hinterhof gelegen, wie eine brennende Fackel, mich umgerollt und alles, um Hilfe gerufen. Und nach 10 Minuten kam dann ungefähr jemand über eine Mauer gesprungen, von uns von dem Parkplatz. Und der hat dann Lederjacke ausgezogen, hat dann den ganzen Krempel da erstmal gelöscht. Und du hast 10 Minuten gebrannt? Ja. Also deine Kleidung hat 10 Minuten gebrannt, ja. Die du noch am Leib hattest? Ja. Das stell ich mir unglaublich lang vor. Ja, ist auch. Das ist Wahnsinn, ist das. Ich habe also. Wie schwer warst du verletzt? Wie viel? Verbrennung im dritten Grades. Ja. Die wollten mir am dritten Tag im Krankenhaus das rechte Bein abnehmen. Und also war die hauptbetroffene Stelle das Bein oder auch der Körper, beide der Bauch? Beide Beine. Die linke Hand, ein Teil von der rechten Hand und ja, Haare und Kopf und da war nichts mehr. Da war gar nichts mehr. Also diese 10 Minuten, das war dann, das kann ich ja nun wirklich, kann man sich sehr gut vorstellen, dass das die absolute Todesangst war. Ja. Ne? Ja. Ja. Was ist da alles in dir? Ist da ein ganz schneller Film in dir abgegangen? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Einmal praktisch das ganze Leben komplett vorbeigelaufen, von klein bis groß. Hast du in der Situation gedacht, das ist jetzt das Ende? Ja. Absolut, absolut. Ich habe gedacht, das schaffst du nicht. Hast du geschrien währenddessen? Ja. Ich habe nach meiner Freundin gerufen. Immer wieder. Das war das Einzige. Empfindet man dann in diesem Moment auch Schmerzen? Oder ist das alles so? Ich sag mal so, die Schmerzen habe ich noch nicht mal so groß gemerkt. Ja, weil ich hatte einfach nur Angst. Richtige Angst gehabt. Und ist so gewesen dann, die Ärzte haben mir nachher im Krankenhaus gesagt, es war gut, dass der Schock eingetreten ist, weil sonst hätte ich das Ding nicht überlebt. Leider hatte ich Pech, dass ich in ein falsches Krankenhaus gekommen bin. Ich hätte normalerweise eine Klinik gemusst, weil schwer verbrannte. Bin aber in ein normales Krankenhaus gekommen und da ist viel Murks veranstaltet worden. Kann auch meinen Beruf nicht mehr ausüben seitdem. Das warst du? Ich bin gelernter Straßenbauer. Gelernter Straßenbauer. Ja. Ich wollte dich gerade noch was zu diesen 10 Minuten fragen. Geht da in einem, oder jetzt in deinem Fall, ging da in dir auch so eine Überlegung, Mensch, ich bin noch so jung, warum muss ich jetzt sterben? Ja. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das richtig beschreiben soll, weil es war einfach so gewesen, da lief ab praktisch wirklich der ganze Film nochmal komplett ab. Von wegen, weil ich habe so eine liebe Freundin und die steht so gut zu mir und alles. Und da habe ich mir gedacht, von wegen, warum muss das jetzt sein? Und du hast also in dieser Todesangst nach deiner Freundin gerufen und hauptsächlich an sie auch gedacht. Ja. Also einen größeren Liebesbeweis gibt es ja gar nicht. Nee, und ich muss auch in dem Fall, wenn ich das sagen darf, meiner Freundin dafür danken. Die war 87 Tage war ich damit im Krankenhaus gewesen, bin dann vorzeitig entlassen worden, weil ich nicht mehr ausgehalten habe. Du musst doch irrsinnige Schmerzen gehabt haben. Ja, ich bin leider auch von den Hilfe von den Sanitätern, die gekommen sind, falsch behandelt worden. Normalerweise, da gibt es solche Aluminiumfolien, die für Verbrannte verwendet werden. Ja. Die sind nicht verwendet worden bei mir. Und zwar bin ich von den Rettungssanitätern, sind meine Beine komplett in Verbände eingewickelt worden. Und das hat dann das größte Chaos im Krankenhaus gegeben, weil beim Abwickeln, ich möchte dir jetzt nicht deine Zuschauer vergraulen, ja. Hat es einfach nur noch ein Chaos gegeben damit, weil alles drin hing, was nur drin hängen konnte. Das hast du aber nicht bei Bewusstsein gemerkt. Ich habe direkt im Krankenhaus irgendwie noch im Unterbewusstsein wohl gemerkt, erstmal durch den Schock und dann habe ich Morphium direkt bekommen. Das ging nachher wie ein Film an mir vorbei. Als dieser Retter zu dir kam und der die Lederjacke auf dir ausgebreitet hat, hast du in dem Moment gedacht, ich bin jetzt gerettet oder war der immer noch? Nein, ich hatte immer noch Angst. Ich habe immer noch gedacht, ich sterbe. Nun hast du aber dein Bein behalten können? Ja. Nachdem mein Vater sich da eingemischt hat, weil die Ärzte haben einen Fehler gemacht, haben mir am dritten Tag ein Papier vor die Nase gelegt, wo dann drauf gestanden hat, von wegen, sollte man was unterschreiben. Und habe gesagt, ich bin nicht im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte durch das Morphium. Ich sollte mal am besten gar nichts unterschreiben. Die sollten doch bitte meinen Vater anrufen. Und dann ist mein Vater 10 Minuten später ins Krankenhaus gekommen. Und der hat dann gesagt, bevor er an meinem Jungen einen Schnitt macht, packe ich mir den ins Auto und nehme den mit, weil das wäre die Einverständniserklärung über Amputation von Gliedmaßen gewesen. Also du musst auch einen Hals haben, wenn du an Ärzte denkst. Ja. Und dann bist du in ein anderes Krankenhaus gekommen und da hat man Ich bin im gleichen Krankenhaus geblieben, weil, ich sag mal so, ich war einfach froh, dass mir irgendwie geholfen wurde. Ja, und ich habe mir gar nicht so den Kopf darüber gemacht, weil ich habe einfach nur gedacht, die Leute helfen dir. Und dann sind Hauttransplantationen gemacht worden und da wurde mir gesagt, das klappt prima damit und normalerweise muss man an Hauttransplantation mindestens 10 bis 12 Tage im Bett liegen bleiben. Dann bin ich nach 2 Tagen aus dem Bett geholt worden, nach 6 Tagen ist das abgestoßen worden, dann die ganze Haut an den Beinen und hast du da auch Schmerzensgeld hinterher noch geklagt? Nein. Ich hatte eine Unfallrisikoversicherung. Und die hatte mir im Krankenhaus, während ich da gelegen habe, eine schriftliche Zusage gemacht, dass ich von denen 15.000 für das rechte Bein, 6.000 für linke plus das Krankenhaus Tagegeld kriegen würde. Hätte insgesamt gemacht 29.700 Mark. Und meine Rechtsanwälte sind bis heute noch am Klagen dagegen, dass ich das bekomme. Also da hängen ganz viele andere Themen auch dran, ne? An der Todesangst. Ja. Ich würde dich gerne fragen, das war 1995, sagst du, im Dezember? 17. Dezember. Wie geht es dir denn heute gesundheitlich? Schlecht. Ich habe im Krankenhaus 2 Virusinfektionen bekommen. Eine Bakterieninfektion durch einen nicht sterilen Zentralvenenkatheter. Mein Gott, in welchem Krankenhaus warst du da? Das klingt ja ich sag's nicht jetzt. Nein, das ist ja schrecklich. Und seitdem, das ist jetzt rausgekommen, ungefähr vor 5 Monaten, 6 Monaten, trage ich ein Virus in meinem Körper, der die Niere nicht mehr arbeiten lässt, richtig. Und das, und ja, dann hast du das dann so, dass du dann ab und zu mal auf der Straße Angst hast, dass du umfällst, weil der ganze Körper nicht mehr mitspielt, die Beine versagen am laufenden Band. Das heißt, du bist jetzt im Moment Frührentner oder was? Ja, das Arbeitsamt, ich sag ganz ehrlich, wie gesagt, das Arbeitsamt kann mir nicht helfen. Die haben zu mir gesagt, von wegen, wir wissen nicht, was wir mit ihnen machen sollen. Und jetzt war ich vor 2 Wochen vom Arbeitsamt, weil ich musste mich wieder melden bei denen. Ja, und da haben die dann zu mir gesagt, von wegen, tja, wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Sie sind jetzt so und so lange arbeitslos und Sie können sich nächstes Jahr im Juli ja mal wieder bei uns melden. Ich bin bei denen kaputt geschrieben. Was ist denn mit den Beinen eigentlich? Sind die wieder jetzt doch einigermaßen ordentlich verheilt? Die Leute auf der Straße im Sommer, wenn ich eine kurze Hose, Boxershorts oder so anhabe, die gucken sehr schief. Also es sieht sehr vernarbt aus ungewöhnlich wahrscheinlich, wenn man sich das anguckt. Schmerzt das noch, wenn du dran fährst? Ja, ich darf mich nirgendwo stoßen, das platzt sofort auf. Und also das ist eine Sache, die du jetzt dein ganzes Leben mit dir herumtragen wirst. Ne? Ja. Dein Leben ist gerettet worden, aber dein Leben hat sich auf jeden Fall wirklich äußerlich auch schlagartig verändert dadurch. Ja. Aber dennoch bist du natürlich glücklich, dass es so ausgegangen ist und nicht anders. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich muss dabei sagen direkt, ich hatte leider nie die Möglichkeit, dem Mann zu danken, der mir geholfen hat, weil ich nie den Namen von ihm erfahren habe. Und wenn ich das mal dürfte, würde ich das gerne mal sagen. Natürlich. Bei dem guten Mann. Er wird sich bestimmt an den Fall erinnern, falls er jetzt zuschaut oder zuhört. Ja, und ich möchte dem Mann recht herzlich danken, dass er mir mein Leben gerettet hat. Weil ich weiß nicht, ob das für jeden selbstverständlich ist, sowas zu machen. Nee. Deswegen nochmal vielen Dank. Lieber Christian, ich wünsche dir von Herzen, dass du gesundheitlich weiter auf den Damm kommst und dass man das mit der Virusinfektion in den Griff kriegt. Dass es dir einfach besser geht, das wünsche ich dir. Ja. Alles Gute. Ich danke dir ebenfalls. Jürgen, ich muss dir einfach sagen, deine Sendung ist spitze. Vielen Dank. Ja, ich verfolge die immer. Ja. Und ich bin froh, dass ich mal mit jemand darüber sprechen konnte. Ja. Alles Gute, Christian. Okay, danke. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr mich anrufen wollt, das ist die Telefonnummer 0180 5678 111. Und wer zu Hause ein Bildtelefon hat oder eine Webcam, der kann sich auch bei uns melden. Bitte erstmal mit einem normalen Telefon diese Telefonnummer wählen, diese 0180er Nummer. Und dann rufen wir mit einem Bildtelefon zurück und schalten das dann hier in die Sendung. Dann kann ich euch auch sehen. Das wäre doch eine schöne Sache mal wieder. Jetzt geht's weiter mit Stefan. Und Stefan ist 24 Jahre alt. Hallo. Hallo Stefan, guten Morgen. Guten Morgen, ja, ich möchte auch erst nochmal Christian meine besten Genesungswünsche überbringen. Ja. Ich meine, wenn einem sowas passiert, da hat man eigentlich als normaler Mensch überhaupt kein Problem. Ja. Im Gegensatz das dazu. Stimmt, ja. Ja, ich komme also eigentlich mit was anderem. Mhm. Und zwar war bei der letzten offenen Sendung, hat ja ein Mädchen angerufen, die da so eine Vergewaltigung mit ein paar 15-jährigen Kollegen hatte. Ja. Und das erinnert mich an was, was mir, oder woran ich vor 9 Jahren mal beteiligt war. Das war jetzt selbst nicht ganz so krass, aber wir hatten da noch ein riesen Nachspiel. Also du warst auch 15 Jahre alt? Ja, da war ich auch 15. Mhm. Das ist irgendwie so ein, scheint so ein magisches Alter zu sein, mhm. Ich weiß es nicht. Was habt ihr gemacht? Wir waren auf einer Party und haben uns nicht so richtig betrunken oder sowas, also die Beteiligten, mhm. Aber hatten doch irgendwie ganz gut einen Corona also so angeheizt. Mhm. Und ja, dann sind wir einfach von dieser Party weggegangen, da ist so ein kleines Waldstück in der Nähe mit so einem See und sowas, da haben wir mal viel gebadet im Sommer, haben dann da noch nachts ein bisschen gebadet und geschwommen und irgendwie war das so ein magischer Moment oder irgendwie so ein losgelöster Moment, ist schwer zu sagen. Mhm. Auf jeden Fall, ja, es kam dann, wie es, würde jetzt der böse Mensch sagen, wie es kommen musste. Mhm. Und wir haben dann da so eine Spontanorgie veranstaltet. Mhm. Wie viele Leute wart ihr da? Wir waren zu sechs insgesamt. Und Aufteilung Männer, Mädels? Jungs, Mädels? Ja, also 5-1. Mhm. Also auch so wie in dem Fall von der Anruferin? Nee, da waren es glaube ich 3, wenn ich mich erinnere. Das also nur ein Mädchen dabei war, so meinte ich das. Mhm. Ja, also auch mit einem Mädchen. Mhm. Und das lief, also ich sag jetzt einfach mal so, also das lief von, in dem Augenblick von allen Leuten eigentlich mit Einverständnis, also nicht irgendwie jetzt mit Gewalt oder betrunken machen oder sonst irgendwas. Mhm. Und ja, ich meine, die große Ernüchterung kam dann irgendwie am nächsten Morgen. Also ihr, alle Jungs haben mit dem Mädchen geschlafen? Ja, wir haben alle sozusagen mit ihr geschlafen. Habt ihr sie vergewaltigt? Nö, kann man jetzt absolut nicht sagen. Irgendwie so. Also sie wollte das auch? Ja, also wir lagen da irgendwie so dann noch in der warmen Nacht im Gras und hatten uns gerade abgetrocknet und dann kam irgendwie so, wieso haben wir jetzt eigentlich nicht Sex? Mhm. Und dann, ja, also ich meine, ist jetzt im Nachhinein total schwer zu verstehen, total schwer irgendwie zu sagen, aber... Mhm. Aber es ist nicht so brutal vorgegangen, wie das, was wir Freitag gehört haben. Nee, also keineswegs. Gefesselt und festhalten und sowas. Das nee, nicht. Also absolut nicht. Mhm. Okay. Und ging auch irgendwie nicht schnell oder sowas. Also es war halt irgendwann dann am Morgen sind wir dann halt sozusagen auseinandergegangen. Mhm. Und dann ein paar Stunden später noch mit großem Kater und so kam halt die große Ernüchterung. Mhm. Und dann halt wildes hin und her telefonieren und sagen, was war, was wir letzte Nacht gemacht haben, so in dem Stil. Mhm. Und dann ging halt die wilde Rechnerei los, Bio-Bücher gewälzt, von wegen fruchtbare Tage und sowas. Mhm. Hast du mit dem Mädchen auch telefoniert, direkt im anderen Tag? Nee, also einer von den anderen wohnt bei uns gegenüber und der kam dann rüber und dann sind wir da halt alle wieder hin. Mhm. Und dann ging halt der große Beratschlagen los, was ist jetzt zu tun? War das Mädchen wütend auf euch? Mhm. Eigentlich gar nicht so, wir waren eher alle unheimlich geschockt irgendwie. Dass also, das passiert ist. Mhm. Ja, ich meine, wir haben auch eine Freundin mitgebracht, die dann auch irgendwie so von wegen... auch da ein bisschen kühlen Kopf behalten hat, ich meine, sie hat nicht beteiligt, hat er so ein bisschen so gesagt, also hier jetzt nicht mit Schuldzuweisung und so, weil irgendwie haben wir alle Mist gebaut. Mhm. Sie hat sich, das wollte ich gerade noch fragen, sie hat sich während dieser ganzen Orgie auch nicht gewehrt dagegen. Nee, wir haben auch überhaupt nicht an die Folgen gedacht oder so. Ja, ist klar. Mhm. Klar, AIDS war damals eh noch kein Thema, also war zwar schon ein Thema, aber natürlich war es ein Thema. Nicht wirklich für uns. Mhm. Ich meine, für uns eh so von wegen erstes Mal und nicht groß mit Partnern vorher und so. Und du kannst dich für deine Person auch daran erinnern, trotz Suff, dass du mit diesem Mädchen geschlafen hast. Also dass es zu Geschlechtsverkehr gekommen ist. Also es war nicht richtig, wir waren auch nicht richtig besoffen, wir waren so leicht angehalten, das ist auch noch klar. Mhm. So, jetzt habt ihr am nächsten Tag da zusammengesessen, habt beratschlagt, was nun zu tun ist. Ja, halt die Bio-Bücher gefällt und dann festgestellt, so scheiße, auch noch kurz vor den fruchtbaren Tagen, wir hatten auch gerade gelernt, wir haben hier ein Leben noch ein paar Tage und diese ganze Geschichte auf jeden Fall haben wir dann natürlich erstmal Pro Familia angerufen und dann da so einen komischen Anrufbeantworter angekriegt. Mhm. Und natürlich dann auch erstmal wieder Panik, weil da ist ein Anrufbeantworter dran und so. Und da kamen dann halt 1000 Durchsagen, was war mit Kaffeekränzchen und was weiß der Teufel. Mhm. Und ganz zum Schluss kam das, und sollten Sie die Pille danach benötigen, rufen Sie die und die Nummer an. Die Pille danach benötigen? Ja. Mhm. Ja. Dann haben wir erstmal die Nummer angerufen und gerieten dann an einen Frauenarzt. Mhm. Und sind dann auch mit versammelter Mannschaft hingetobt, also nicht doch jetzt mit versammelter Mannschaft, sondern halt, wir waren draußen und das Mädchen mit ihrer Freundin, die war drin. Und hat dann wohl irgendwie dem erzählt, sie hätte einen Kondomunfall mit ihrem Freund gehabt. Und der hat dann noch irgendwie einen Abstrich gemacht und festgestellt, ja, da laufen wirklich Spermien rum. Und hat ihr dann die Pille danach gegeben. Und wie ist es dann ausgegangen, die ganze Geschichte? Also sie ist dann nicht schwanger geworden, klar. Sie ist dann nicht schwanger geworden. Wie seid ihr denn so menschlich dann weiter miteinander umgegangen? Ja, also war natürlich die das nächste Jahr schon irgendwie ein belastetes Verhältnis. Ich meine, das Verhältnis war belastet, aber keiner wird sich recht eingestehen, dass es das war. Also irgendwie so ganz künstliches umeinander rumscharwenzeln. Hast du später mal, also vielleicht viele Jahre später oder vor kurzem gar, mit dem Mädchen, mit der Frau nochmal geredet über diesen Vorfall? Ja, also wir haben noch so lockeren Kontakt. Ich meine, okay, wir haben jetzt nach 1995 Abi gemacht, also das heißt, seitdem nicht mehr viel gesehen. Aber man hat noch so lockeren Kontakt. Ich meine, es hat sich auch irgendwann wieder normalisiert. Also wir konnten eigentlich eine Weile später wieder normal miteinander reden. Und also ich meine, gut an der Sache ist ja, dass da keine Gewalt im Spiel war und dass das nicht so zwanghaft, es war keine Vergewaltigung, ne, so wie du es jetzt beschrieben hast. Ja, wir haben einfach sozusagen in gemeinsamen Einverständnis und sehenden Auges da einen riesen Mist gebaut, aber zum Glück halt ohne fremde Hilfe noch die Folgen beseitigen können. Also ich weiß nicht, ob das jemals mal irgendwie zu unseren Eltern gedrungen ist. Also ich habe da so meine Zweifel, weil also... Hat dieses Mädchen denn irgendwann mal erzählt, ob das auch so seelische Nachwirkungen für sie gehabt hat? Oder hat sie es dann letztendlich auch verarbeitet und ad acta gelegt? Ja, also wenn man so jetzt, sagen wir mal, aus der großen Vergangenheit darüber spricht, also wie gesagt, wir haben uns auch jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen, ist das schon irgendwie also bei allen verarbeitet und irgendwo nicht direkt abgetan, aber irgendwo jetzt halt so eingeordnet. Aber es war halt so, dass natürlich auch wir immer alle versucht haben, uns gegenseitig vorzumachen, ja, also ist eigentlich verarbeitet, weil ja und nein und hier und da ja halt im Sinne von passiert, aber man merkt natürlich schon, wenn alle Leute so super künstlich miteinander umgehen, klar, natürlich. Dass da halt irgendwo das Verhältnis halt schwer belastet ist. Aber du hast es auf jeden Fall jetzt klar erzählt und nicht beschönigt, hoffe ich zumindest. Nee, also da rufe ich einfach mal eher so die falls von den Leuten welche mithören, würde ich die sozusagen zu Zeugen anrufen. Ja, ist klar. Lieber Stefan, ich wünsche dir alles Gute. Ja, dann würde ich sagen nochmal Kompliment an die Sendung. Vielen Dank. Und Kompliment an dich. Vielen Dank. Und ja, also das ist sozusagen, was ich da zu dem Thema beitragen kann. Das kam dir in den Sinn, als das gehört hast, letzte Woche wahrscheinlich. Ja, kam da so ein bisschen so wieder hoch, so nach dem Motto, ja, da war doch auch mal. Ja, genau. Und halt, okay, ich meine, wir haben jetzt da nicht irgendwie da so eine Vergewaltigungsaktion gemacht, aber halt mit dem ganzen Nachspiel wurde es doch schon zum Horrortrip. Natürlich, ja. Alles Gute. Okay, tschüss. Ja, alles Gute, Domian. Stefan, ciao. Jetzt begrüße ich herzlich Sarah. Sarah ist 32. Ich wollte sagen, sie war 32, aber ich hoffe, dass sie es immer noch ist. Marion ist dran. Marion ist 31. Jawohl. Ja. Hallo? Ja, Marion. Hallo, Domian. Alles Gute zu deiner Sendung. Danke. Finde ich ganz toll. Ach, ihr seid wieder wunderbar heute. Mein Problem ist dieses, die Wahl von gestern. Die Wahl von gestern? Jawohl. Aha, dein Problem. Ja. Du hast Kohl gewählt. Nein? Nein. Nein, habe ich nicht. Warum ist es ein Problem für dich? Ja, es geht darum, ich habe SPD gewählt und habe gestern Abend, also ich muss sagen, ich wohne im hohen Norden, stamme aber ursprünglich aus Sachsen. Ja. Und so ein ganz kleines bisschen hört man es auch. Ja, und also meine Familie in Sachsen, die haben CDU gewählt. Ja. Und ich habe dann angerufen, war sehr erfreut, dass Herr Schröder jetzt eben gewonnen hat. Ja. Weil ich denke, es kommt Neues auf uns zu und es musste mal irgendwas passieren. Ja. Das ist meine Meinung. Ja. Ich habe auch die ganzen Sendungen verfolgt, wenn immer diskutiert wurde. Ich habe auch alles, wie gesagt, immer verfolgt. Aber du klingst nicht ganz glücklich damit. Doch. Doch. Nur, ja, ich bin glücklich. Doch. Nur, wie gesagt, ich wurde gestern, habe ich meine Familie angerufen und da wurde ich also ganz böse Beschimpft? Ach so, weil die CDU gewählt hat. Ich nur SPD wählen. Naja, in Sachsen, die haben ja auch einen tollen Ministerpräsidenten. Ja. Den Biedenkopf, ist ein toller Mann. Vielleicht haben die das da nicht so ganz auseinandergehalten alles, dass es jetzt um Schröder geht. Kann ja sein, weiß ich nicht. Ist möglich. Ja. Nur, ich meine, jeder kann seine Meinung vertreten. Gott sei Dank können das jetzt alle Leute in Deutschland. Ne? Richtig. Mhm. Und man kann wählen, was man will. Es sind geheime und wunderbare Wahlen. Mhm. So, und da, ich wurde aber bös beschimpft. Ich kam überhaupt nie zu Wort. Wurde bös beschimpft. Wie kann ich nur, und also meine Schwester wohnt auch hier oben, wie gesagt, im Hohen Norden. Mhm. Und ja, wie können wir nur, und das ist doch gar nicht... Also musst du dich schon zur Wehr setzen. Ne? Das ist nun mal Demokratie, dass man wählen kann, was man... Ich kam nur leider überhaupt nie zu Wort. Ja. Na? Da müssen die Verwandten sich nur einfach daran gewöhnen, dass du eine vielleicht andere politische Meinung hast als sie. Mit Sicherheit. Ja. Ne? Mhm. Und ich meine, jeder hat... Also vor allen Dingen war es so... Also, wie gesagt, die Verwandten, die haben überhaupt nie diese Wahlveranstaltung angeguckt. Mhm. Die haben... Einfach blind CDU gewählt. Wenn ich den... Also es war so, mein Vater hat gesagt, wenn ich diesen Schröder schon sehe, schalte ich ab. Also er hat im Prinzip überhaupt gar nichts verfolgt. Ja, na? Also er hat sich gar nicht informiert, im Gegensatz zu dir. Du hast dich informiert. Richtig. Du hast dann gesagt, ich wähle den Schröder, das ist ein... Ja, weil ich meine, dass er, ja, ich was, meine, was erwartest, auch besser macht. Was erwartest du jetzt genau konkret von ihm? Nein, ich denke nur, er kann mich ja nicht so beschimpfen. Wenn ich meine Meinung vertreten will. Nee, das ist mir schon klar. Ich meinte jetzt, was du von dem Schröder erwartest, was jetzt anders wird. Ich möchte zum Beispiel, dass die Vermögensteuer wieder eingeführt wird. Mhm. Das erwarte ich als erstes. Mhm. Und dann die Arbeitslosigkeit. Mhm. Großes Thema. Das ist natürlich so eine Sache. Das muss man abwarten. Das geht auch nicht so schnell. Nein, mit Sicherheit nicht. Also, aber er will das Kindergeld erhöhen. Ja. Und lass dich jetzt nicht niedermachen von den Verwandten. Nein, mache ich nicht. Die können wählen, was sie wollen, und du willst, richtig, was du willst. Aber es war ganz böse gestern Abend, ne? Also, und diese Beschimpfung, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Nein, überhaupt nicht. Du bist eine eigenständige Frau, die wählen kann, was sie will. Denke ich. Also auf jeden Fall bist du froh mit der Wahl, die du getroffen hast. Er hat gewonnen und du bist ganz optimistisch. Ich bin froh, dass es so ist, aber wir werden erwarten. Also wie es ausgeht. Ja, und wir sprechen uns dann in 4 Jahren wieder, ob es geschafft hat. Ich will hoffen, dass es gut geht und dass wir mehr von ihm, also mehr die Kleinen, die Geringverdiener, dass die mehr davon haben. Ich bin guter Hoffnung, dass er das hinkriegt. Marion, ich danke. Na, wie ist deine Meinung? Meine Meinung? Ja. Ich bin sehr froh, dass Schröder gewonnen hat. Ja, ich bin sehr froh. Jetzt kann ich mich ja dazu äußern. Vorher durfte ich das hier nicht, vor der Wahl. Mir wäre allerdings eine große Koalition viel lieber als eine rot-grüne. Ja, das sag ich auch dazu. Ich bin für den Kanzler Schröder, aber mir wäre eine große Koalition lieber. Richtig. Da muss ich noch dazu sagen, die Christen haben immer gesagt, wir wollen alle Leute zusammenführen. Ja. Alle zusammenführen. Ja. Aber jetzt haben sie auch klipp und klar gesagt, wir wollen keine große Koalition. Und das finde ich also wieder nie in Ordnung. Naja, wollen wir abwarten, wenn die das mit den Grünen nicht hinkriegen, die Verhandlungen, dann werden die Christdemokraten schon Ja sagen. Da bin ich schon ganz, ganz optimistisch. Ja, die sind doch alle geil auf Macht, na klar. Ja, wir wollen es hoffen. Ja, Marion. Die große Koalition wäre mir auch viel lieber wie mit den Grünen. Dann sind wir beide schon mal einer Meinung. Auf alle Fälle. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, Marion. Tschüssi. Tschüss. Jetzt ist Ilona dran. Ilona. Hallo Domian. 30 Jahre alt. Hallo Domian. Hi. Dein Thema. Ja, es handelt sich darum, ich bin 30 Jahre alt. 3 kleine Kinder. Bitte? 3? 3 kleine Kinder. 3 kleine Kinder. Mhm. Und mein Mann hat mich schützen lassen. Wann? Ich habe heute erfahren, dass er am Einwohnermeldeamt war, sich abgemeldet hat, hier von unserer gemeinsamen Wohnung, mit unbekanntem Wohnsitz. Wann hat er das gemacht? Heute. Heute? Und du hast es heute gleich erfahren? Und der ist seit dem 26.08. ist er weg. Auf 26. Achso, er ist nicht heute erst weg, sondern er ist schon weg. Aber heute ist das mit dem Einwohnermeldeamt. Ja. Du hast es erfahren. Mhm. Ist er von heute auf morgen ganz einfach sang- und klanglos verschwunden? Sang- und klanglos ist er verschwunden. Er hat keinen Brief hinterlassen. Hat er nicht? Nein. Nee, er hat dir nichts gesagt vorher. Nein. Warum ist er gegangen? Hast du eine Vermutung? Habt ihr gestritten vorher? Nein. War mit eurer Beziehung etwas nicht in Ordnung? Also wir sind seit 7 Jahren verheiratet. Mhm. Und ich weiß nicht. Gab es denn Spannungen in eurer Ehe? Nein. Keine Spannungen? Gar nichts. Würdest du sagen, dass ihr glücklich wart? Ja, glücklich waren wir schon. Und dann haut der Mann einfach ab? Der ist weg. Das muss dich doch als Ehefrau ungeheuer ins Grübeln stürzen, wenn im Prinzip alles in Ordnung ist und er haut ab. Ja, ins Grübeln, ja. Jetzt habe ich den Entschluss gefasst, dass ich zum Rechtsanwalt gegangen bin. Bei den Tiefschlag lasse ich mir noch einmal versetzen und habe die Scheidung eingereicht. Mhm. Okay, das ist jetzt natürlich eine Folge daraus, aber stehst du nicht da und denkst, was ist denn bloß in dem Mann vorgegangen? Ja, sicher. Und ich frage mich auch, warum er die Kinder fallen lässt. Ja. Ist irgendwas, hat er vielleicht Schulden oder hat er eine Krankheit? Gar nicht. Krankheit hat er nicht. Mhm. Ich meine, Schulden hat er zwar. Also muss er, ja, hohe Schulden? Ja. Kann es daran liegen? Ich meine, man kann ja über alles reden. Ich meine, im Grund sind die Schulden nicht, dass er abhaut. Wie hoch sind die Schulden denn? Enorm hoch. Sag mal eine Zahl. 80.000. Kann es sein, dass ihm das über den Kopf gewachsen ist und dass er einfach sich davon gemacht hat, vom Acker? Aber darunter leiden ja dann im Prinzip nur die Kinder. Natürlich, ich will es jetzt noch gar nicht bewerten. Ich suche ja nur nach einer Ursache, nach einem Grund. Könnte es sein, dass das der Grund ist? Ich meine, wir haben 7 Jahre damit gelebt. Mhm. Warum geht das dann denn nicht weiter? Mhm. War das oft Gesprächsthema zwischen euch beiden auch? Nein. Ich meine, wir haben zwar darüber gesprochen. Mhm. Muss man ja auch. Mhm. Aber Arbeit hat er gehabt. Mhm. Ich habe heute in eine Firma angerufen, da ist er nicht erschienen. Das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? Das heißt, er hat seine Arbeit dann auch aufgegeben. Ja, der hat alles aufgegeben. Und es gibt auch keine Freunde, keine Verwandten, irgendwelche Leute, die zu ihm noch Kontakt haben. Zu seinen Eltern hat er keinen Kontakt mehr. Mhm. Zu seinen Geschwistern hier im Westen hat er keinen Kontakt mehr. Mhm. Die Schwiegereltern, die wollen die Enkelkinder nicht mehr sehen. Hast du jetzt mehr Wut auf diesen Mann oder bist du mehr traurig, dass er weg ist? Traurig. Aber dennoch willst du jetzt die Scheidung einreichen? Ja. Mhm. Weil er tut ja auch den Kindern weh. Mhm. Was würdest du ihm sagen, wenn er jetzt zuhören würde? Nehmen wir mal könnte ja zufälligerweise sein. Dass man über alles reden kann und dass er zurückkommen soll. Und du würdest das mit der Scheidung dir auch noch mal überlegen? Ja, sicher. Ja, ja. Weil nicht nur ich gehe da dran zu Neige, sondern auch die Kinder. Wie alt sind die Kinder? Die sind 7, mhm, ist das Mädchen, 5, mhm, und 2 Jahre. Also 7 und 5, da, mhm, kriegen die Kinder ja schon viel mit. Wie erklärst, ja, du denen das, dass der Papa plötzlich weg ist? Ja. Habe ich denen das erklärt? Gute Frage. Die sind morgens aufgestanden, weil er musste auch immer viele Überstunden machen für die Firma, wo er bei gearbeitet hat. Mhm. Und ja, dann ist der Mario aufgestanden, der 5-Jährige, und hat mich gefragt, wo der Papa ist. Mhm. Da habe ich gesagt, ich weiß es nicht, vielleicht kommt er ja heute Vormittag noch nach Hause. Mhm. Und er kam nicht. Die Große kam von der Schule, da habe ich gesagt, so, Papa ist definitiv, er kommt nicht mehr. Und damit haben die Kinder sich dann zufrieden gegeben? Nein, die, ja, fragen immer noch, ja, nach ihrem Papa. Und du stehst dann da und kannst es natürlich auch nicht erklären, ne? Ja. Hast du damals eigentlich, als er weg war, direkt am nächsten Tag bei der Arbeit angerufen? Ja. Und da war er auch schon weg? Da hat er Krankenschein eingereicht. Da hat er Krankenschein eingereicht. Also er ist wirklich richtig verschwunden. Ja. Hast du denn mal darüber nachgedacht? Ich meine, man denkt ja an alles, dass vielleicht ein Verbrechen passiert ist. Ja, sicher habe ich da dran gedacht, aber nachdem heute... Mit dem Einwohnermeldeamt, stimmt. Das gibt dann... Der Bekannte hier war, mhm, und sagte, er hat ihn auf dem Einwohnermeldeamt gesehen, mhm, und hat auch zu mir gesagt, dass er, also zu dem Bekannten, dass er sich abgemeldet, mhm, hat von der gemeinsamen Wohnung. Das würde dem widersprechen. Eben. Bevor du das jetzt erfahren hast mit dem Einwohnermeldeamt, warst du da auch bei der Polizei und hast eine, ja, Vermisstenanzeige aufgegeben? Ich habe den hier bei uns so in der Umgebung gesucht, alles. Ich habe bei den Schwiegereltern angerufen. Ich bin da hingefahren. Ich habe bei seinen Geschwistern nachgefragt und bin da hingefahren. Also ich bin sicher, dass dein Mann, wenn er zufälligerweise, es gibt die verrücktesten Zufälle, jetzt dieses Gespräch ja mitgehört hat, dich natürlich an der Stimme erkannt hat und auch an der Geschichte, du willst ihm sagen, egal was da vorgefallen ist oder was da ihn bewegt haben mag, du bist gesprächsbereit und du sagst, komm zurück, wir reden erstmal miteinander und geben auch dann der Ehe und der Familie nochmal eine Chance. Ja, ich erstmal wissen, warum. Mhm. Mhm. Weil ohne weiteres schreibe ich keine drei Kinder in den Wind. Mhm. Wie ist denn jetzt überhaupt dein Leben gesichert finanziell? Ja, wie Sozialamt. Sozialamt. Du bist selbst nicht berufstätig? Nein. Nein, bei drei Kindern geht das ja auch. Also dein ganzes Leben ist jetzt viel, viel härter geworden als vorher. Ja, vor allem Betteln. Betteln. Vom Sozialamt, das ist ein richtiges Betteln, ist das. Wenn ich solche Geschichten höre, das habe ich einige Male schon gehört hier in der Sendung, das ist immer so unbegreiflich und unglaublich, was in Menschen schon lange vorgegangen sein muss, bis sie sich zu einem solchen Schritt entscheiden, jetzt im Falle auch deines Mannes. Der muss ja die letzten Wochen und Monate gespielt haben vor dir. Ja. Ne, mit dem Gedanken hat der sich ja schon befasst. Was ist da vorgegangen, dass die Ehefrau das gar nicht mitbekommt? Ne? Ist schon wahnsinnig. Ich hoffe nur für dich sehr, sehr, sehr, Ilona, dass er zugehört hat und dass er sich vielleicht doch wieder meldet. Und für die Kinder hoffe ich das natürlich auch. Ja, sicher. Möchtest du vielleicht mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprechen? Ja, können wir machen. Ja, dann leg mal auf und die Elke Dunajski ruft dich gleich nochmal an. Hm? Alles Gute. Tschüss, Ilona. Tschüss. Ciao. 1.36 Uhr, 20 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit Domian, Telefon-Talkshow, Talk Radio aus Köln. Heute Nacht könnt ihr hier ganz einfach anrufen und euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Die übliche Telefonnummer, unter der ihr mich hier erreicht, 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Herzlich willkommen, Jörg, 26 Jahre alt. Hallo Jörg. Ja, hallo Jürgen. Guten Morgen, Jürgen. Dein Thema. Ich möchte gerne was zu dem Thema von dem Mann erzählen, der da im Flammen gestanden haben will. Ja. Und zwar komme ich aus dem Rettungsdienst, war seit 4 Jahren in RTW, bei der Berufsfeuerwehr. Ja. Machen dort eben einen Schichtdienst, wo eben einmal im Löscheinsatz tätig sind und eben einmal auf dem RTW sitzen. Was ist RTP? Was ist das? Rettungswagen. Ach so, so nennt ihr das. Bitte? So nennt ihr das. So nennt ihr das, genau. Nee, auf jeden Fall halte ich die ganze Geschichte, die er da erzählt hat, zum Teil unglaubwürdig. Und alleine die 10 Minuten alleine sind reichlich ungewöhnlich. Wenn man sich mal vorstellt, sich ein Streichholz alleine, was eine relativ niedrige Temperatur ja noch ist, bei einem Feuer sich nur mal die Hand hält, das hält man auch keine 30 Sekunden aus. Ne? Mhm. Und man hat schon einige Feuer gesehen und leider einige Leute gesehen, die im Feuer umgekommen sind. Mhm. Hast du gesehen auch? Haben wir auch gesehen, ja. Ja. Und das sind also schreckliche Bilder. Meine Theorie dazu ist erstmal so, wenn er wirklich in Flammen gestanden haben will. Vielleicht waren es auch nur 5 Minuten, man kann das ja gar nicht. Ich meine, man kann es nicht einschätzen, da kommt eine Minute vor wie eine Stunde. Mhm. Vollkommen klar, das kann man verstehen. Ich glaube nicht, dass die ganze Geschichte nicht gestimmt hat. Das möchte ich auch gar nicht unterstellen. Nur meine Theorie ist eben diese, dass es eben eine Person ist, die sich irgendwo in den Vordergrund stellen möchte. Mhm. Was ich natürlich nicht unterstellen will. Nur ich denke eher mal von den Schilderungen und den Vorwürfen, die er den Rettungsdienst gegenüber gemacht hat, von wegen einer falschen Behandlung und so weiter, würde ich eher sagen, dass er zwar eine Behandlung genossen hat, aber mit dieser nicht zufrieden ist, dass er eben durch den Unfall, den er da geschildert hat, so dermaßen entstellt ist, dass er doch eher die Schuld bei anderen Leuten sucht. Es ehrt dich natürlich, dass du jetzt deinen Kollegen in Schutz nehmen willst. Aber wir haben die schlimmsten Sachen schon mitbekommen, erfahren. Das ist richtig. Und dass eben auch im Rettungsdienst Mist gebaut wird, weißt du wahrscheinlich besser als ich. Fehler gibt es überall. Und dass da Fehler gemacht werden. Und schlimme Fehler, wo Menschen vielleicht ihr ganzes Leben zu leiden haben. In Krankenhäusern passiert das jeden Tag. Und du, von Ferne ist es sehr schwierig. Wir wollen ihm nicht Unrecht tun. Er hat wirklich eine, wenn das alles so zutreffend ist, eine schwere Leidensgeschichte hinter sich. Aber es kann natürlich sein, dass er es vielleicht ein bisschen verzerrt sieht. Aber ich habe ein ungutes Gefühl, ihm das so zu unterstellen. Zu dem Vorwurf, die Fehlbehandlung des Verbandes auf einer Verbrennung, muss ich dazu noch sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, eine Verbrennung zu behandeln. Es ist immer, kommt immer auf den Grad der Verbrennung. Das hatte ein Grad der Verbrennung Klasse 3, ist schon eine recht schwere Verbrennung, die auch lebensbedrohlich sein kann. Da es aber auch wieder Möglichkeiten ist, wie offen ist die Verbrennung? Ist es sehr weit vorgeschritten in die tieferen Hautschichten, dann muss man einen Wundverband anlegen, damit dort nicht eben noch eine bakterielle Infektion entstehen kann. Weißt du, das weißt du alles. Aber wir können ja nicht nachvollziehen, wer da gerade vor Ort war und das vielleicht wirklich in der Minute nicht richtig entschieden worden ist, sondern völlig falsch. Kann ja sein. Sehe ich ein bisschen anders. Die Vorwürfe, die waren eindeutig von ihm, dass eben eine, er hat konkret ja gesagt gehabt, dass er durch die Ersthelfer falsch behandelt worden ist. Und ich denke mal nicht, dass er das so entscheiden kann. Da sollte man doch mal wirklich hintergucken, wie ist der Fall wirklich gewesen. Ne? Wie war seine Verbrennung, wie war seine Verletzung? Ist es vielleicht sinnvoll gewesen, das so zu machen? Ja, können wir natürlich jetzt überhaupt nicht klären. Ne? Ich denke nur, wenn der, das ist 1995 passiert, dass er sich da sehr dezidiert mit beschäftigt hat. Und ich halte so etwas für möglich. Also ich glaube nicht blind an die Perfektion unseres Rettungswesens und schon gar nicht an die Perfektion unserer Ärzte. Das ist nicht perfekt. Das weiß ich selber. Wir wollen auch gerne noch mehr Einsatz haben. Und die Mittel werden uns leider nicht zur Verfügung gestellt dafür. Also in der Regel sagst du, hast du es klargestellt, passieren solche Dinge völlig anders und es wird viel professioneller behandelt. Als es ist eine Routine drin. Ja, man weiß, dass Verletzungen da sind, man weiß, wie man sie behandelt. Man hat jetzt ja lange genug die Schule besucht und die Praxis zeigt es immer wieder. Es können Fehler passieren, vollkommen klar, kann sich keiner von freisprechen, sind nun mal keine Maschinen. Aber man sollte auch aus der Sicht des Patienten ja erstmal dankbar sein, dass er am Leben geblieben ist. Das ist auch erstmal die kostbarste Sache, worum es eigentlich geht. Er wäre natürlich gerne am Leben und gesund. Ne? Bitte? Ich sage, er wäre natürlich gerne am Leben und gesund. Ne? Das ist vollkommen klar. Nur den Fall, den kann man eben nicht rückgängig machen. Kann man nicht. Wir können es jetzt ja auch nicht auseinanderfusseln. Ich finde es aber trotzdem gut, dass du aus einer Perspektive des Profihelfers das mal so geschildert hast und auch mal die Sichtweise uns dargelegt hast. Ja, danke für den Anruf. Gut. Viel Glück bei deiner sehr wichtigen Arbeit. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Wolfgang, 36. Ja, hallo, Jungs. Hallo, Wolfgang, genau. Ja, erstmal grüß dich an. Ich habe da ein kleines Problem. Und zwar. Du gehst bitte nah an den Telefonhörer. Ja, klar. Vernuschelt mir das so. Ja? Der Mörder meiner Freundin wird am Donnerstag entlassen. Der Mörder deiner Freundin? Ja. Und das ist jetzt 8 Jahre her. Und irgendwo, ich meine, solange wir jetzt im Knast war, bin ich da ganz gut mit klar gekommen. Aber jetzt, wo es auf seinen Lachen zugeht, Woher weißt du so genau, dass er am Donnerstag entlassen wird? Ja, ich weiß noch ein bisschen mehr über ihn, aber das ist jetzt... Also du hast deine Quellen? Ja, klar, auf jeden Fall. Erzähl mir doch mal den Tathergang. Tathergang war gewesen 1990 zwischen Weihnachten und Silvester. Das war, nachdem ich entlassen worden von Frankreich zurückgekommen bin. Und ich habe diese Frau kennengelernt. Ich war fast ein Jahr mit ihr zusammen, intensiv. Das war die schönste Zeit in meinem Leben. Hab mich mit ihr gestritten. Dann war eine Woche auseinander. Aber über Weihnachten. Und sie ist mit ihren Bekannten und teilweise von meinen Bekannten auf meine Väter gewesen. Wolfgang, versuch mal ein bisschen deutlicher zu sprechen. Ich kann dich sehr, sehr schlecht verstehen. Ja, ich versuche, okay. Und ja, auf jeden Fall zwischen Weihnachten und Neujahr ist sie von zwei Leuten sexuell missbraucht worden, vergewaltigt worden. Von zwei Männern? Von zwei Männern, ja. Und dann können wir... Man hätten sie wenigstens laufen gelassen, ne? Wäre es okay gewesen. Aber sie haben sie einfach die Kehle durchgeschnitten, haben sie liegen gelassen. Und Wochen gedauert, bis sie unter dem Schnee gefunden haben. Ne? Also vergewaltigt, missbraucht, Kehle durchgeschnitten und liegen lassen. Ja, das hat 2 Jahre gedauert, bis sie also einen davon gefunden haben. Halbes Jahr später den anderen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, dass man dafür nur 8 Jahre kriegt. Da wird eine Frau vergewaltigt. Sie wird, er hat 12 Jahre bekommen und ist jetzt in guter Führung. Und ja, das fasse ich auch nicht. Ich fasse es nicht. Ich höre diese Sachen ja immer wieder und denke, was ist das denn bloß? Mein Gott. Irgendwo, weißt du, ich komme mit meiner Gefühlswelt im Moment nicht so richtig zurecht. Kann ich verstehen, ja. Warst du bei der Verhandlung? Ja, klar, auf jeden Fall. Hat der, dieser Mörder sich dazu geäußert? Hat er irgendwas gesagt? Er ist mit einem sehr guten Anwalt angerückt. Die ganze Familie, oder von ihm, hat eine ganz große Familie gehabt. Alle haben dann eigentlich beteuert, wie brav und wie lieb er doch war. Und das ist, dass sie, da haben sie meine Freundin dann angegriffen, dass sie es eigentlich provoziert hatte. Und so haben sie sich dann eigentlich hingedreht. Und was ist das auch für eine Moral von diesen Rechtsanwälten, die dann so etwas so hindrehen? Kann ich auch nicht verstehen. Ja, wird jetzt am Donnerstag wieder entlassen. So. Ist er wegen Mordes verurteilt worden? Ja, klar. Naja, ich dachte, sie hätten das auch noch irgendwie im Totschlag oder weiß ich was. Nee, ist Mord gewesen. Aber eindeutig. Und hätte er sich nach der Richter sagte. Hat dieser Mann in der Verhandlung ein Wort des Bedauerns gesagt? Ja, er wüsste eigentlich nicht mehr, was passiert ist so richtig. Und er wüsste nur, dass sie eigentlich immer versucht hätte, ihn anzumachen. Und ja, ich sagte ja, er drehte das um so, dass sie eigentlich die ganze Zeit provoziert hat. Und warum hat er sie umgebracht? Das ist die große Frage. Nein, wie hat er das? Das muss er wusste von nichts. Ah, ja. Er wusste nicht, wo das Messer herkommt. Mhm. Und dann hat er das auf seinen Kumpel abgeschoben. Mhm. So, der kommt jetzt nächste Woche raus. Und dir ist äußerst mulmig zumute. Mulmig, warum? Ich bin extra, weißt du, ich laufe fast jede Woche, laufe ich 2-3 Mal seit dieser Zeit ans Grab und verbringe Stunden da. Ich habe mir extra bei diesem Friedhof, also in dieser Nähe von dem Friedhof, habe ich mir eine Wohnung genommen. Weil ich nicht bei ihr sein kann. Du hast in diesen 8 Jahren keine andere Frau. Ich habe keine andere Frau. Ne? Du hast auch keine andere Frau neu geliebt. Nee, kann ich nicht mehr. Aber du hast dir eine Wohnung extra in der Nähe des Friedhofs gesucht. Ja, richtig. Und irgendwo, was die Zeit ist jetzt vergangen. Höre ich denn aus all dem heraus, was du jetzt sagst, dass du Angst vor dir selbst hast, dass du irgendwas Schlimmes tun könntest? Das ist Angst. Das ist keine Angst, nur ich versuche irgendwo über diesen Schritt hinauszukommen, weißt du? Ich werde sicher diese Begegnung provozieren, das weiß ich. Ja. Und ich weiß nicht, was. Ich bin eigentlich. Was willst du denn damit erreichen, die Begegnung zu provozieren? Ich weiß es nicht. Und deswegen habe ich angerufen, um irgendwo vielleicht eine Möglichkeit zu finden. Ich wollte in den Urlaub fahren und weißt du, dann liegst du wochenlang, habe ich jetzt wachgelegen. Also jede Nacht. Und dann Jetzt reden wir mal Klartext. Du hast natürlich 1000 Mal in den letzten Jahren mit dem Gedanken gespielt, diesen Mann umzubringen. Ja klar, auf jeden Fall. Ja, ich meine, er weiß es ja auch. Ne? Er weiß ja auch, mit wem er zu tun hat. Ja. Wieso weiß er das? Hast du ihm das geschrieben oder was? Nein. Ich war ja auf der Verhandlung dabei gewesen. Und dann der Anwalt. Ach, weißt du, wenn ich jetzt aushole, das geht ein bisschen weit zurück. Und sein Anwalt sagt, wenn sich eine Frau mit so einem einlässt, also wie mich jetzt, dann. Erstmal vorab, wenn ich so etwas höre, und ich habe einige Male hier in meiner Sendung so etwas gehört, habe ich immer sehr großes Verständnis für das, was die Leute mir sagen. Ich kann dich sehr gut verstehen und ich glaube, wenn man meinen Freund oder meine Freundin so bestialisch umgebracht hätte, würde auch ich in dieser Richtung sicherlich denken. Aber, Und jetzt kommt das große Aber. Und ich komme dir jetzt nicht mit der Moralkeule, du darfst nicht, du sollst nicht. Ich finde nicht richtig, wenn du jetzt von deiner Seite aus aktiv wirst. Wenn du diesen Mann beschädigst, wenn du ihn umbringst, wenn du ihn zusammenschlägst. Niemandem ist damit gedient. Niemandem. Deine Freundin wird dadurch nicht wieder lebendig und du wirst dadurch auch nicht glücklicher. Dieser Mann hat eine Strafe gehabt, ich finde eine viel zu niedrige, aber er ist trotzdem, in seiner Seele trägt er diese Schuld. Ich glaube, für dich wäre das Allerbeste, wenn du... Was passiert, wenn er die nächste Frau jetzt umlegt? Was passiert dann? Das gibt dir aber nicht das Recht, diesen Mann umzubringen. Diese Vermutung, das ist eine Frage der Justiz. Ich werfe einfach der Justiz vor, dass man zu lasch mit solchen Fällen umgeht. Aber das darf nicht deine Überlegung sein. Es darf nicht darauf hinauslaufen, Wolfgang, dass du, obwohl du emotional so betroffen bist, da selbst Justiz übst. Das ist nicht der richtige Weg auch für eine gut funktionierende Gesellschaft. Ich will dir jetzt gar nicht mit solchen großen Argumenten kommen. Ich will dir nur damit kommen, es ist dir nicht damit gedient und auch nicht deiner toten Freundin. Und du zerstörst dein Leben auch noch damit. Ich glaube nicht, dass deine Freundin das gewollt hätte, dass du vielleicht dann auch noch mal 10 Jahre in den Knast gehst. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass deine Freundin will, dass du gut lebst und dass du glücklich bist. Das ist das Prinzip der Liebe. Und nicht, dass du dich so fertig machst und so, du bist ja so völlig vergrübelt und völlig, völlig am Ende. So möchte deine tote Freundin, wo immer sie jetzt sein mag, so möchte sie dich nicht sehen. Ja, Jürgen, da kommen wir auf den Schluss. Pass auf, ich werde ja dazu noch irgendwo einen Brief schreiben, ne? Mach das bitte. Schreib dich persönlich drauf, ja? Ja, klar. Okay. Alles Gute. Tschüss, Wolfgang. Jetzt machen wir weiter mit Dennis und Dennis ist 19 Jahre alt. Richtig. Hi. Morgen. Guten Morgen. Mein Thema ist Egozentrik. Mhm. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen umschalten. Das war jetzt gerade sehr hart. Ja, ich hab's nicht. Emotional auch. Und atmen wir mal gemeinsam durch und dann kommen wir zu dir. Egozentrik. Ja. Ja. Bist du so ein Ego-Tripper oder was? Also ungewollt. Quasi. Mhm. Also man wirft es mir vor und es scheint auch zu stimmen, aber ich mache das nicht, weil ich mich selber so toll finden würde. Glaube ich zumindest nicht. Ich glaube, du findest dich ziemlich toll, so wie du gerade hier schon aufgetreten bist. Hey, die Welt gehört mir. Hier ist Dennis, 19 Jahre. Das Beste, was Deutschland zu bieten hat. Das ist Fassade, glaube ich. Das wird nach außen nur so gespiegelt. Also im Grunde genommen bin ich fürchterlich schüchtern und mag es eigentlich überhaupt nicht. Ist das nicht kokett? Das klingt mir jetzt ein bisschen kokett. Ich bin im Grunde genommen unglaublich schüchtern. Ja, also ich bin seit 2 Jahren solo, weil ich mich zum Beispiel nicht traue, auf ein Mädchen zuzugehen. Ich habe aber keine Probleme, zum Beispiel auf der Bühne zu stehen vor 200 Menschen. Was machst du denn auf der Bühne? Ich spiele Theater. Aha. So hobbymäßig oder schon? Noch hobbymäßig. Du willst das aber professionell machen? Würde ich gerne, ja. Ja, das ist mir natürlich klar jetzt bei diesem Thema Egozentrik auch, dass das dann der beste Beruf ist für dich. Oder vielleicht Fernsehmoderator. Ja, denke ich auch. Ja, genau. Leidest du darunter? Mittlerweile schon, ja. Warum? Weil man sich abkapselt irgendwie. Die Leute ziehen sich zurück. Ich hatte jetzt, beziehungsweise habe ich immer noch eine sehr gute Bekannte. Die hatte damals ein großes Problem, will ich nicht weiter erläutern. Und dann habe ich ihr gesagt, wenn du Probleme damit hast, dann kannst du jederzeit anrufen. Und jetzt rief sie gestern wieder an und warf mir dann vor, sie könnte anrufen, wann sie wolle. Wir würden darüber 5 Minuten sprechen und dann wären wir wieder bei mir. Mhm. Das stimmt, sie hat recht, aber... Schlimm, das von Freunden zu hören. Ja, allerdings. Ne? Das finde ich auch. Also ich würde im Erdboden versinken vor Scham, wenn mir das ein guter Freund sagen würde. Ich habe es 1000 Mal ja auch gesagt. Ich weiß es auch. Es war mir offensichtlich auch die letzten Male, aber es passiert einfach. Man spricht über irgendwas und dann Du bist doch jetzt sensibilisiert durch solche Vorfälle. Ich meine, das ist doch der erste Schritt überhaupt zur Selbstkorrektur auch. Dass du dich jetzt diesbezüglich schärfer beobachtest und einfach lernst, dich ein bisschen mehr zurückzunehmen und vielleicht auch für andere Leute mehr zu interessieren. Mhm. Ich meine, es geht ja nur in Millimeterschritten. Du redest ja zumindest schon mal bewusst darüber. Es gab sicher Zeiten, wo dir das gar nicht bewusst richtig war. Ja, ich habe gestern die Corleans gesehen. Ja, genau. Also gar nicht schlecht eigentlich. Ja, das ist schockt. Warum bist du denn du bist wahrscheinlich äußerlich auch so ein Aufschneider-Typ, ne? Ja. Überhaupt nicht. Ich sehe aus, als wenn ich aus dem 18. Jahrhundert entsprungen wäre. Nee, ich meine so vom Auftreten her. Also bist du eher so, also hier komme ich und ich fülle den Raum, ne? Sowas. Ja. Warum? Du hast das nötig, ne? Weil du innen drin so ein armes Würstchen bist. Oh, das tut jetzt weh. Ja, das ist oft bei solchen Leuten so, dass sie dadurch was Gravierendes verdecken und verschleiern wollen. Also ich habe schon überlegt jetzt die letzten Tage, also ich habe nicht von mir sagen können, dass ich in der Kindheit keine Beachtung hatte oder so, also das kann es nicht sein. Ich weiß es nicht, ich bin halt ein Mensch, der gerne im Rampenlicht steht. Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden, wenn... Andere nicht leiden. Eben. Und du auch nicht leiden, du leidest ja auch selbst drunter, wenn du einsam, wenn du 2 Jahre keine Freundin hattest und du meinst, das liegt letztendlich daran, leidest du selbst da ja auch drunter. Richtig. Und vor allen Dingen, wenn du dich so sehr in den Mittelpunkt stellst, man vereinsamt automatisch, klar. Das ist nur komisch. Sei froh, dass du diese Freundin hast, dass sie dir das gesagt hat. Ja, ehrlich. Ja, würde auch nicht jeder tun, glaube ich. Nimm es doch einfach als Warnschuss. Mehr kann man nicht sagen im Moment. Also, und du bist im zarten Alter von 19 Jahren, da kann man sich wunderbar noch verändern. Wenn jetzt 29, 39 wärst, wäre es sehr schwierig. Glaubst du wirklich. Wenn du jetzt dir dieses Bewusstsein schaffst, dich da ein bisschen mehr zurückzunehmen, ist das, glaube ich, der richtige Weg. Was muss ich denken? Ich bin nicht der Wichtigste. Ja. Das wird hart. Nee, du kannst ja sagen, ich bin wichtig, aber es gibt viele, viele andere Dinge, die noch wichtiger sind. Und es gibt auch Probleme von Menschen, die wichtiger sind als meine kleinen Pupsprobleme. Und ich glaube, du hast nicht so sehr große Probleme. Nee, eigentlich nicht. Geht so. Ja? Junge. Ja. Der zukünftige Schauspieler. Ich wünsche dir viele Misserfolge demnächst. Danke. Ja, weil du brauchst ab und zu eine richtig auf die Nase. Eine hast du gestern schon bekommen. Damit du wach wirst. Aber bitte nicht zu viele. Also. Ja, ein bisschen. Eine reicht noch. Ja, ja. Alles Gute, viel Glück, Dennis. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich noch den Martin. Martin ist 42. Hallo Martin. Hallo Jürgen, ja. Hier ist Martin aus der Schweiz am Bodensee. Hey, schöne Grüße in die Schweiz. Ich wollte dir noch etwas fragen. Ja, bitte. Ich habe eine Thailänderin durch ein Inserat kennengelernt. Ja. Und der habe ich 4.000 Franken einbezahlt, Schweizer Franken. Ja. Und dann haben wir uns ein Jahr lang Briefe geschrieben. Also sie lebt in Thailand? Ja, und dann hat sie gesagt, ich soll ihr 2.000 Franken schicken. Mhm. Sie kommen in die Schweiz mit dem Flugzeug. Mhm. Da bekam ich noch einen Brief von ihr, ich soll nochmals 2.000 Franken schicken für die Abfindung. Also die ersten 2.000 hast du schon geschickt? Ja. Und dann nochmal 2.000? Ja. Ja. Und dann hat sie versprochen, sie komme und ich habe Quittungen und alles von der Bank. Ja. Das und, war 5 Jahre her. Und sie ist nie... Dann habe ich sie abgeholt am Flughafen und sie ist nicht gekommen. Ich wollte sie abholen. Du wolltest sie abholen, sie ist nie gekommen? Ja. Es geschieht dir recht, sage ich dir da mal gleich spontan zu. Warum suchst du dir keine nette Schweizerin, Mensch? Ich suche mir jetzt im deutsch sprechenden Gebiet eine Frau, aber ich habe keine gefunden, weil ich vor 16 Jahren einen Autounfall hatte. Ja. Und da musste ich mein Gesicht operieren lassen. Mhm. Und seitdem habe ich nicht mehr viel Erfolg. Mhm. Ich habe mal Bodybuilding-Meisterschaften gemacht, mhm. Tischtennis-Meisterschaften, aber das musste ich aufgeben. Ja. Aber nochmal zu dieser Frau, zu der Sache mit der Thailänderin. Da hast du ganz schön Knete jetzt. Die ist weg. Das Geld ist weg. Ja, ne? Das Geld ist weg, ja. Ich habe früher viel zu viel Geld ausgegeben für Ausländerinnen zum Kennenlernen. Ja. Aber ich habe immer Pech gehabt. Aber es ist aber auch ein ganz, ich will aber auch ehrlich sagen, aber auch ein ganz dubioser Weg, so einen Menschen kennenzulernen. Ja, ich gebe es zu, ich habe einen Fehler gemacht, den würde ich nie mehr machen. Ja, ja. Aber jetzt wollte ich noch zu Marion kommen. Ja. Falls Marion Interesse hätte, mit mir mal zu schreiben. Ja. Ich bin 42, wohne am Bodensee. Ja. Soll ich dir die Adresse oder... Ja, die holen wir gleich noch. Also im Prinzip machen wir, ist das ja keine Kontaktshow, aber es ist jetzt halt passiert. Ich hoffe, dass du eine Frau findest, eine nette Frau. Ja, ich suche eine. Die können mir schreiben auf Martin Senn, Scherzingen, 96 Schweiz. Und dann geht's ab in die Schweiz. Martin, jetzt muss man Schluss machen. Ja. Nochmal alles Gute in die Schweiz. Danke. Tschüss. Ja, tschüss, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Das war ja perfekt, ne? Das war ja wirklich wie im Buch, diese Sprache, dieses Schweizerdeutsch, wie gerne ich es höre. So, meine Lieben, 1.59 Uhr und 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden haben wir es miteinander. Ich sage euch, wer in der Technik war, das war Leo Scholten. Und ich sage euch noch, wie unser Thema morgen heißt. Das heißt nämlich reingelegt. Ich möchte mit euch sprechen darüber, ob und wie ihr mal Leute richtig reingelegt habt oder auch umgekehrt, wie ihr reingelegt worden seid. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht und freue mich auf die Sendung morgen. 1 Uhr, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Bye, bye.